Ein psychologisierender Ansatz, den Richard Kolb am Beispiel von Reinachers Der Narr mit der Hacke vertrat. Und ein weit verbreiteter. Dass das Hörspiel sich primär des Wortes als zeugender Kraft zu bedienen habe und auf einer inneren Bühne des Zuschauers sich abspiele, wurde zur allgemeinverbindlichen Ansicht der Hörspieltheoretiker und Praktiker bis in die 60er Jahre. Das Wesen des Hörspiels schien gefunden.